الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit in unserem Propheten Muhammad, alayhi salatu wassalam. Meine lieben Geschwister, ich möchte uns heute unterhalten über die Gefahr befremdlicher Ansichten und schlechter Absichten. Yazid ibn Umayra, er war einer der Gefährten von Mu'adh ibn Jabal, dem Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und auch einer der gelehrten Sahaba. Er sagte, Mu'adh sprach immer, wenn er sich zum Ermahnen hinsaß, Allah ist ein gerechter Herrscher, Allah ist ein gerechter Richter. Mögen die Zweifler zugrunde gehen. Und er sagte, eines Tages sagte Mu'adh ibn Jabal, vor euch liegen Versuchungen. Das heißt, auf euch kommen noch schwere Zeiten zu, in denen ihr geprüft werdet. Durch diese Prüfungen zeigen sich die Guten von den Schlechten. Er sagte, der Besitz wird viel werden und der Koran wird sich verbreiten, sodass ihn jeder Gläubiger, Heuchler, Mann und Frau, klein, groß, Sklave, freier Mensch, jeder von ihnen wird den Koran lesen. Gemeint ist ein Lesen, auswendig lernen, verbreiten, sich damit beschäftigen, was auch immer. Und das ist ein Hinweis darauf, dass ihn viele Menschen zwar lesen werden, was ja an sich eine gute Tat ist, aber es ist auch ein Hinweis darauf, dass der Shaitan, genauso wie er den Menschen versucht, durch Sünden vom rechten Weg abzubringen, auch die Menschen versucht, durch gute Taten vom Weg abzubringen. Und wie geschieht das in diesem Fall? Das werden wir gleich sehen. Aber die Frage ist nämlich, beziehungsweise dieser Mensch, was hat er gemacht? Er liest den Koran, lernt ihn auswendig und dann sagt er, Subhanallah, warum folgen die Menschen mir nicht? Warum folgen die Menschen mir nicht? Warum habe ich keine Anhänger? Vielleicht sagt man heutzutage eher, warum habe ich keine Follower und warum habe ich keine Klicks? Und die Frage ist, ist man durch das Lesen des Koran al-Karim, das richtige Psalmodieren, befähigt, eine islamische Fatwa zu erteilen? Die Antwort lautet selbstverständlich ja, sofern man den Koran so lernt, wie es uns Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu beschreibt mit den folgenden Worten. Sie pflegten immer zuerst 10 Verse zu lernen und dann nicht weiter zu lernen, bis sie ihre Bedeutungen kannten und danach handelten. Und der berühmte Tabi'i und Koranlehrer Abu Abdurrahman al-Sulani rahimahullah sagte, diejenigen, die uns den Koran lehrten, also die Sahaba, die Koranlehrer der Sahaba, diejenigen, die uns den Koran lehrten, teilten uns mit, dass sie 10 Verse zu erlernen pflegten und dann nicht weiter lernten, bis sie danach handelten, sodass sie gleichzeitig den Koran lernten und ihm entsprechend handelten. So schön, so gut, aber das, was wir heutzutage machen, lässt sich eher beschreiben durch die folgenden Worte des Imam al-Hasan al-Basri, rahimahullah. Er sagte, der Koran wurde herabgesandt, damit man nach ihm handelt. Daraufhin haben sie seine Rezitation zur Handlung gemacht. Der Koran wurde herabgesandt in erster Linie, damit man nach ihm handelt. Es gab viele Sahaba, die meisten kannten ihn gar nicht auswendig. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie trotzdem erhöht, weil sie eben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind. Das heißt, sie haben danach gehandelt. Dann sagt er, was haben die Menschen danach gemacht? Sie haben das Lesen des Koran al-Karim, was eigentlich ein Mittel zum Zweck ist, nämlich man weiß, was Allah sagt, zur eigentlichen Handlung gemacht, zum eigentlichen Ziel der Herabsendung des Koran al-Karim gemacht, als wäre das der Hauptgrund, warum Allah den Koran herabgesandt hat. Das ist keine Verminderung des Wertes, wenn ein Mensch den Koran liest, im Gegenteil, er macht eine super Tat, aber das ist eben nicht der Hauptgrund der Herabsendung. Dann heißt es weiterhin über diesen Menschen, der nun endlich will, dass man ihm folgt, schon bald wird jemand sagen, Mu'ad erzählt uns, ja, schon bald wird jemand sagen, was ist mit den Leuten, dass sie mir nicht folgen, wo ich doch den Koran gelesen habe? Sie werden mir wohl erst dann folgen, wenn ich ihnen etwas Neues erfunden habe. So wehe euch vor dem, was erfunden worden ist, denn das, was erfunden worden ist, ist ein Irrtum. Wie viele es von dieser Sorte in der heutigen Zeit doch nur gibt. Sie tauchen auf im Fernsehen, sie tauchen auf in den sozialen Medien. Sie schwärzen das Papier mit Druckerschwärze, indem sie Seltsames erzählen, Geschichten von tausend und einer Nacht. Je seltsamer der Hadith ist, desto besser. Sie zählen teilweise Buchstaben der Suren und Schlussfolgerungen und schlussfolgern daraus Dinge, von denen Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten radiallahu anhum noch nie etwas gehört haben. Mu'adh sagte, ich warne euch vor, das ist der erste Part, das sind die Menschen, die kein Wissen haben, vor denen wird gewarnt. Jetzt warnt er aber auch vor manchen Situationen mit Menschen, die sehr wohl Wissen haben, weil Menschen machen Fehler. Und deswegen nannte er hier den Gelehrten, den weisen Menschen. Denn wer ist weiser als die Gelehrten? Er sagte, ich warne euch vor dem Fehlgang des Weisen. Es kann nämlich sein, dass der Satan durch die Worte des Weisen eine irrtümliche Aussage macht. Es kommt auch vor, dass ein Heuchler ein wahres Wort spricht. Also lass dich nicht in die Irre führen, nur weil jemand was Richtiges sagt. Dann sagt dieser Schüler Yazid ibn Umayyah sagt zu Mu'adh radiallahu anhu, möge Allah dir gnädig sein, ich kann nur nicht wissen, wenn ein Weiser eine irrtümliche Aussage macht und ein Heuchler ein wahres Wort spricht. Also wie soll ich das eine vom anderen unterscheiden? Er sagte, doch, Klammer auf, du musst schon ein paar Hintergrundinformationen haben. Ein bisschen Wissen brauchst du, dann kriegst du das schon hin. Er sagte, meide von den Aussagen des Weisen die offensichtlichen oder diejenigen, die die Aufmerksamkeit erwecken, die bekannt werden. Die Aussagen von ihm, die bekannt werden. Warum würden sie denn bekannt? Naja, weil sie so abwegig sind, weil sie gegen den Strom schwimmen, weil es Aussagen sind, die vor allem noch keiner gemacht hat, weil es merkwürdige, seltsame Aussagen sind. Er nannte sie die bekannten Aussagen von ihm. Lass sie lieber weg. Weil die Aussagen, die auch alle anderen Menschen sagen, das ist wohl die Religion Allahs. Meide von den Aussagen des Weisen, die ganz bekannt geworden sind, über die Leute sagen, was ist denn das? Und lass dich so etwas nicht von ihm abbringen. Das ist auch wichtig. Der Gelehrte macht Fehler, aber das heißt nicht, dass du deswegen ihm nicht mehr folgen sollst in allen anderen Dingen. Denn wenn du darauf wartest, kannst du lange warten. Denn vielleicht überlegt er es sich noch einmal, das heißt, er nimmt seine Ansicht zurück und dann sagt er, nimm die Wahrheit an, wenn du sie hörst, denn die Wahrheit ist erleuchtet. Das heißt, auf der Wahrheit befindet sich Licht oder die Wahrheit wird erleuchtet durch Licht. Und was ist damit gemeint? Damit ist nicht etwa das Licht unserer Lampen gemeint, sondern damit ist das Licht des Wissens gemeint. Das bedeutet, dass die wahre Aussage Unterstützung findet durch einen Koranvers, einen Hadith, ein Qiyas oder was auch immer es für legitime Argumente in der Religion gibt. Das heißt, es gibt dafür einen Beweis oder einen Hinweis. Die anderen Aussagen hingegen erkennt man an ihrer Seltsamkeit, verglichen zu dem, was man sonst von den großen Gelehrten hört. Aber auch Gelehrte sind Menschen und machen ihre Fehler, was aber, wie gesagt, kein Grund ist, diesen Gelehrten zu degradieren und das Vertrauen der Menschen in ihn zu zerstören, indem man sagt, guck mal, was der Gelehrte so und so wieder von sich gegeben hat. Wie dringend wir doch solche gerechten und abgewogenen Aussagen benötigen. Die Wahrheit, liebe Geschwister, erkennt man unter anderem daran, dass der Gelehrte nichts Neues sagt. Denn was ist die eigentliche Aufgabe eines Gelehrten? Seine eigentliche Aufgabe ist es, das, was er von seinen Vorfahren, damit meine ich seine Lehrer, gelernt hat, einfach eins zu eins in die Sprache der zeitgenössischen Geschwister zu übertragen. Das ist seine eigentliche Aufgabe. Eins zu eins weiterzugeben, was er gelernt hat, weder etwas hinzuzufügen, noch etwas von dieser Aussage wegzulassen oder etwas davon auszutauschen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch die Gewissheit geben, dass wir, möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken und dass wir bi'idhnillah azza wa jal immer den wahren Gelehrten folgen und das meiden, was an Falschem gesagt wird. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Gläubigen als Gläubige erkennen lassen und die Heuchler als Heuchler. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad.